Der ecuadorianische Verlag Deepak Rapu gab jüngst zum 75. Geburtstag von Kim Jong-il den Rechenschaftsbericht des etwa der Partei der Arbeit Koreas, erstattet von Kim Jong-un auf dem 7. Parteitag, in Broschüre heraus.